Sail away, dream your dream. Erst einmal ein Bierchen trinken und dann wird's intim. Ja, das ist unsere Masche. Niemand kann uns widerstehen mit dieser grünen Flasche. Oh ja, weg, garantiert. Besten Sex, ob alleine oder ob zu viert. Sail away, dream the dream. Erst einmal ein Bierchen trinken und dann wird's entziehen. Dann hat es